Ihr hört den Sunday-Service-Empfang in Hamburg beim Freien Sender. Kommt ihn dann auch zu einer Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Eben hörten wir The Junction, eine Band aus Italien. Auch da gibt's schönsten Indie-Sound von ihrem Album Hardcore Summer Hits. Hörten wir den Song Corner. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, welches die Tage erscheint. Das heißt Recorded Live in Hamburg. Und da geht es um Hamburger Plattenläden. Das Ganze ist geschrieben worden von Katrin Vierkant und Nikolas Kristic. Und die beiden sind jetzt hier bei mir zu Gast. Nikola sitzt bei mir live im Studio. Hello, Nikola. Bonsoir. I have to put you, make it a bit louder. Bonsoir, bonsoir, Patrick. Bonsoir. Oh, you have to go really close to the mic. Yeah, then it's better like this. That's better, yeah. Mm-hmm. Und ich habe übers Telefon aus Paris zugeschaltet, Katrin. Katrin, hörst du mich? Ich höre dich, ja, sehr gut. Ah, super. Also die Technik klappt. Das ist nicht immer unbedingt der Fall, aber in diesem Fall funktioniert es. Wir werden das Ganze so ein bisschen auf Englisch-Deutsch gemischt machen, weil Nikola ist Franzose und versteht zwar ein bisschen Deutsch, aber ich glaube, mit dem Sprechen ist es auf Englisch besser, weil mein Französisch ist nicht so wirklich gut. Und bei Katrin müssen wir gucken, ob wir es auf Englisch oder auf Deutsch oder gemischt machen. Müssen wir mal schauen. Also, euer Buch erstmal, the very first question, your book about record shops in Hamburg. How do you got the idea to make a project like this? Also, wie bekommt ihr die Idee, dieses Buch überhaupt in Angriff zu nehmen? Katrin, you want to start? No, start, Nicola. It's good when you start. Okay. I think it was an old project. I used to go in New York in the 90s, and there were many, many, many fantastic stores. And I remember I made some releases for a radio show in Paris, and I always wanted to make a book about record stores, especially independent record stores. And then the time passed too much, and then I realized that I have to do it. And I had the time to do it, and I proposed to Catherine to work on this project. And we went in the States in 2011, in New York again, but all these stores disappeared. They went away. So I was very sad. We went also to San Francisco, and they were pretty much very good stores, very interesting. But then the distance between Paris and San Francisco seems to be a little bit too far for us. And when we came back to Hamburg, I decided really to look closer to the stores, which I visited before. And after a couple of weeks, I realized that we could make a book about Hamburg record stores. Mm-hmm. So it was always the idea to make a book about the record stores of one city, New York or San Francisco, or now it's Hamburg. I think the concept completely changed with the years. Now I'm much more older. I'm 48, so it makes sense to make a book now today with the new technologies like MP3s or whatever, and to see what is going with the vinyl and independent structures. So it makes sense for our generation, and of course we would like to do something for the younger generation. And now the big question, why Hamburg? Why not Paris, for example, where you live? That's a good question, but of course Hamburg has many, many attractions. I think it was, my wife is beautiful. Hamburg is a beautiful town. I fall in love with the both. So it was more interesting to do it, especially for me, to discover a town for record stores, independent structures. I think it gives a good idea of a town. Mm. Also Katrin, du kommst ja auch aus Hamburg, glaube ich, ne? Ist schon richtig. Genau, ne? Ich komme aus Hamburg. Und bist du früher in deiner Jugend auch immer in diese ganzen Plattenläden gerannt und hast dort sozusagen nach neuer Musik gesucht? Naja, durch die ganzen Plattenläden nicht. Also ich habe natürlich angefangen, wie viele aus Hamburg, bei Michel. Bei Michel habe ich viele Platten gekauft. Und dann bin ich aber selbst ein bisschen von der Platte weggekommen. Also ich muss zugestehen, dass ich durch Nikola wieder dazugekommen bin und war auch viel genervt, was ich inzwischen natürlich ganz anders sehe, auch durch das Projekt von so einer Jungsschiene in Plattenläden. Hat dann häufig ein bisschen genervt von Plattenläden, aber habe auf jeden Fall auch immer mal Platten gekauft, aber war dann nicht mehr so wie die ganz, nicht so wie mit 16. Mit 16 habe ich relativ viel Platten gekauft. Mhm. Wo du hier gerade Jungschiene meintest, muss ich nochmal nachfragen, du meinst jetzt irgendwelche Typen, also männliche Typen, die da arbeiten und die sozusagen so ein bisschen ihr, weiß ich nicht, ablässige Art sozusagen rauskehren dem Käufer gegenüber, oder? Genau, ab einem bestimmten Alter hat mich das irgendwie gestört. Kann ich teilweise, glaube ich, nachvollziehen. Also, naja. Ihr habt das Projekt über ein Crowdfunding finanziert. You got financial support via Crowdfunding. Warum musstet ihr das machen? What's the reason to do this? We started the project in 2012, really, and it takes some time to between Paris and Hamburg to finalize it. And we had a first publisher, and it didn't work. And so we had to find another one. And this Stefan Ehrmann from Unius was really interested. But okay, the quality of the book that we wanted was a little bit expensive, so that was the best option that we found to make this crowdfunding, just to help for the fabrication of the book. Mm. And I think it was not that much money you needed for funding, and I think you even succeeded and got more money than you needed. Yeah, exactly. Mm. It was. We bet that the solidarity about people who are trying to make a book about record stores, vinyl, Hamburg, and to defend the quality of independent structures will help us to finalize the project. Mm. And ich muss mal ganz kurz erwähnen, dieses Buch hat wirklich auch ein ganz tolles Format, nämlich das hat ein 10-Inch-Format, wer also noch Vinylplatten kauft, der kennt so dieses 10-Inch, das ist so ein Zwitter zwischen Single und LP. Ich habe da extra so eine kleine Sektion bei mir selbst im Schrank stehen, wo, weiß ich nicht, man immer so ein bisschen stolz ist, dass man überhaupt solche Dinge hat, weil viel gibt es auch nicht mehr von heutzutage. Und genau das Format hat jetzt dieses tolle Buch, Recorded Live in Hamburgs Plattenläden, welches ihr beiden hier herausbringt. Ich würde vorschlagen, bevor wir weiter uns unterhalten, hören wir ein bisschen Musik. Und zwar habe ich ein paar Sachen rausgesucht, die jetzt diese Woche live in Hamburg spielen. Eigentlich immer so beim Sunday Service, dass in der zweiten Stunde so ein bisschen Konzerttipps laufen. Und wir fangen an mit Purity Ring. Die spielen am Dienstag, den 21.04. im Grünspan und sind hier zu hören mit einem Song vom letzten Album Another Eternity. Der Song heißt Push Pull. You push and you pull, but you would never know. I built a constellation lair out of the moles that hovered there. Break apart in of wood nose and climb up in me. You push and you. Das waren also Purity Ring. Ich glaube, es sind, weiß ich gar nicht, zwei Schwestern, kann mich aber irgendwie täuschen. Die spielen am Dienstag, den 21.04. in Hamburg. Und zwar im Grünspan, ebenfalls am Dienstag zu Gast sind Ewart and the Dragons, die Band aus Estland, die wir bereits hörten. Die spielen am Dienstag im Mojo Club. So, wir kommen zurück zu unseren Interviewgästen. Nicola live im Studio, der Franzose und die Hamburgerin Katrin übers Telefon aus Paris, aus Frankreich hier verbunden. Katrin, bist du noch dran? Ja, ne? Ich bin noch dran, ja. Ah, hervorragend. Ich habe immer Angst, dass es dann irgendwie doch mal abbricht oder sowas, aber naja. Die Auswahl an Plattenläden. The selection of the record stores you did. Was it easy to find? I don't know, how many record stores are in this book now? 26. Was it easy to find them? Was it easy to collect them? Was it difficult to draw a line between record shops you don't want it to be in the book and the ones you really wanted to have? I would say that there was one problem with the book, of course, that images were quite important because we wanted to make also a nice book, so it images were also important with the text. And of course we figure out two stores that we could put in the book, but for different reasons we put them away. I said it was Anders Ehren and Hansa CD. So we decided to focus on the 25 and the 26, which doesn't exist anymore, but was Anton Duschnitt, which was our epilogue. Mm-hmm. Of the book, yeah, that was the main reason actually. Okay, so there was no record store which you, I don't know, were afraid to put in because the store was not independent enough or too big or whatsoever. No. Mm. You are lucky because you have only independent record stores here, except Saturn or all these kind of very strange. Yeah. Stores. Und leider wüsste ich auch gar nicht mehr in Hamburg einen Laden, der zu groß ist. Ja, wäre schwierig, ne? Außer die großen Ketten natürlich, die Nicola gerade schon nannte. Gab es auch Läden, wo ihr richtig Überzeugungsarbeit leisten musstet, die erstmal sagten, ach nee, kein Bock drauf und will ich nicht. So were there any stores which were not very enthusiastic about being part of the book or being yeah. But at the beginning, of course, it was very funny when you expose the project, they look at you like very, very sometimes curious, sometimes a little bit not afraid, but they, who are you? What are you? What do you want? But there were some stores were very interested. I mean, for example, Marga Glanz from Groove City, she made this flyer which tried to connect all the stores together. Mm-hmm. And of course, it's also a woman who is running a store, which is very interesting. And she was really supporting us from the beginning, and so it was really helpful to get the others. Mm. Okay, so she was talking to the other owners or store people, and we have to get their confidence or we tried to. To figure out that we are not strangers, that we just want to speak with them and try to provide their stories and their stores in the best way. Mm. That was funny. Ich muss dazu mal erzählen, wenn man in das Buch reinschaut, dann ist es nicht einfach nur so eine bloße Auflistung Branchenbuchart, wo man von A bis Z die ganzen Record Stores, also Schallplattenläden, nachschlagen kann, sondern es ist wirklich inhaltlich ganz, ganz toll gemacht. Die ganzen Betreiber und Leute, die dort wirklich arbeiten, werden porträtiert, sehr ausführlich über mehrere Seiten mit wirklich wunderschönen Fotos. Ich glaube, Katrin, du hast die Fotos gemacht, du bist die Fotografin von euch, ne? Genau. Und also wirklich eine ganz tolle Auswahl an Fotos auch und mit ganz spannenden Hintergründen, die man als ja auch normal Schallplattenladengänger vielleicht gar nicht kennt. Klar, man kennt vielleicht mal die eine oder andere Person, vor allem wenn man sich ein bisschen mehr mit Musik beschäftigt. Aber das ist wirklich total spannend zu sehen, auch ja, was für einen Hintergrund das gibt und wie die Leute, was die Leute so für Gedanken haben, wie sie ihren Shop machen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ziemlich persönlich gemacht, das Ganze. Und have you got any response from the people in the book so far? Yeah, it's quite very positive. Very positive, okay, I can imagine. They're very proud of the book. Mm, yeah. That was very, very important for us. But yeah, they're very, very, I think they're very astonished. And they're very proud. Mm. That's the main feeling that we have for the moment. Mm. You just mentioned, Nicola, that when you were in New York, that later you went there again to make this book or to make a project like this, that all these stores were gone. So how do you see the development of little independent record shops in the last, I don't know, 10, 20 years? For many cities, it's quite heavy. For because the main thing everywhere is that money is coming in all these areas, which are very interesting. And many people are visiting cities through record stores because record stores are often in very interesting areas. And now everything is quite very quickly trendy as internet. Everything is very quick, and they really can't support the rent of the shop, and sometimes they have to close or to move. In Hamburg, there is still a huge scene. You have 16 or 17 stores where you can walk around in 10, 15 minutes. I think that's a good point, positive for Hamburg. But they are not help from nobody. They don't have any support. In France, for example, in Paris, we have something called La Calif, which is an organization, association for independent stores, which are support from the Ministry of the Culture and Communication. And they try to provide the diversity of different music, so independent stores can live in Paris for the moment. Mm. I hope that Hamburg will have the opportunity to follow this kind of good solution. Well, I'm not sure if there will be any money from the government supporting this cultural niche. It would be nice, but I think all the money has to go to the Elbphilharmonie here. Mm. And yeah, that's why we don't want to speak too much about the Philharmonie, but yeah, it's a little problem. I see also one problem. If you get support from I don't know, official places like governments, if as long as you get the support, it's nice for you because you don't have to earn that much money to live on your own. That's right. But you know, when all of a sudden the money is cancelled, then you have really big problems. And I think we are always lucky here with our radio station that we don't get any financial support. Well, of course, somewhere here and there, if we need new studio equipment, we of course get some money. But you know, for regular support, it's always only the listeners and not the government. And yep. I think it's more helpful because then they can't close the money line you're completely you're living on. That's why we try to make the book to help the new customers to come to read the book and then to understand that they have to go to independent stores to listen to music. Okay, listen to music. That's a good how do you say, quit for a while. Wieder Musik hören, und zwar Musik, die live in Hamburg ist, und zwar in diesem Fall von Desiree Kleukens, eine Singer-Songwriterin, die ganz spannende Musik macht und die am Dienstag, den 21.04. im Volt spielt. Hier kommt sie mit Kompliziert. falsch ist, sag du mir, ob es stimmt. Ist alles ganz einfach, mach's nicht so kompliziert. Es tut doch gut, wenn was kaputt geht und dann wieder funktioniert. Der Gefahr. Die Wahrheit ist nur eine Lüge und keine Lüge ist wahr. Ist alles ganz einfach, mach's nicht so kompliziert. Es tut doch gut, wenn was kaputt geht und dann wieder funktioniert. Doch diese eine Frage, lass mich nicht los, wie machen die anderen das los? Und wie die Menschen auf den Straßen, sehe ich alles nur verschwommen. Doch was ich unterwegs verliere, hab ich an Leichtigkeit gewonnen. Ist alles ganz einfach, mach's nicht so kompliziert. Es tut doch gut, wenn was kaputt geht und dann wieder funktioniert. Doch diese eine Frage, sie lässt mich nicht los. Wie machen die anderen das groß? Ist alles ganz einfach, mach's nicht so kompliziert. Es tut doch gut, wenn was kaputt geht und dann wieder funktioniert. Alles ganz einfach, ist alles ganz einfach, alles ganz einfach, wenn es funktioniert. Das war Desiree Kloikens mit dem Song Kompliziert. Die Dame spielt im Volt am Dienstag, den 21.04. Volt ist ein neuer Club und den findet ihr in der Karolinenstraße 45. Immer noch zu Gast bei mir, die beiden Autoren des Buches Recorded, live in Hamburgs Plattenläden. Nicola hier live im Studio und Katrin zugeschaltet über das Telefon aus Paris. Nicola, you just came to Hamburg for the weekend for the Record Store Day. Have you been somewhere to present it, or what was your main goal for the weekend? I went just to say hello to the owners and have a beer with them, and just to enjoy eventually a few shows, and see that they were actually selling the book. So one part pleasure and one part kind of controlling whatsoever. Yeah, a little bit. Okay, and. The title, I think, was for me first a bit irritating. It's called Recorded, live in Hamburg's Plattenläden. So that means for me, live means bands are playing live whatsoever. If you would make a book about venues, about live venues, then maybe the title would fit, Recorded, live in Hamburg's venues. But why this title? Warum habt ihr den Titel genommen? That was hard to find. We had not a tape recorder, but a digital one, and we recorded all the interviews. And we've tried to figure out how we can find a title about what we did. And I think it was at a dinner in Berlin, and a very good friend said, why don't you call it just Recorded? We didn't match at that time, but after a few days, we said that could be a good idea. Mm. Und es geht, glaube ich, auch einfach in dem Buch sehr viel um live, um direkte Momentaufnahmen. Also es ist ja schon, sind ausschließlich Interviews, es sind keine geschriebenen Texte. Und auch wenn es dann irgendwie live gesprochen, nicht live gesungen ist, hat es aber trotzdem, finde ich, schon gepasst. Mhm. Ja, also klar, wenn man das Buch sich anschaut, auf jeden Fall. Aber anfangs so ein bisschen skeptisch und wird, weiß ich, so ein bisschen in die Irre geführt, finde ich. Aber egal. Soll ja auf eine Platte aussehen. Sieht's ja auch, das stimmt. 26 Shops sind drin, 26 stores are in this book, and I don't know, if you walk around Hamburg, I never thought that we're having so many record stores. Of course, I have my 2, 3, or 4 ones where I go and buy my records, but can you name some or tell about, you know, the very, very obscure ones which maybe nobody knows? Katrin? naja, Borgweg vielleicht. Also den kannte ich auf jeden Fall nicht, am Stadtpark. Das ist insofern auch obskur, dass der, ich weiß nicht, wie viele tausende Platten hat, aber auf jeden Fall wird niemand durch diese Berge dort durchforsten können. Und zusätzlich hat der einen großen Faible für Comics, alte Comics. Und es ist eine sehr obskure, aber sehr schöne Mischung zwischen Comics und Platten. Das würde ich sagen, ist vielleicht einer, den man nicht so kennt. Vielleicht Fischkopf auch, der Punkladen in der Marktstraße, weil dann geht man schnell dran vorbei. Ansonsten, was kennt man denn nicht? Weltrekord kennt man vielleicht nicht, weil es in Eppendorf ist. Ja, stimmt. Sagt mir auch nichts. Also. Ja. Der so in Anführungsstrichen World Music verkauft. Ganz schöner, kleiner, feiner Laden. Remedy Records. I mean, there is a real metal shop in Hamburg, which is quite rare. They provide every kind of weird metal music and on vinyl especially, which is also quite rare. And they have originals and secondhand. Is this this one store here at the Holstenstraße? Holstenplatz? It used to be in Holstenstraße, and now they are in Stellingen. Oh, okay. During our little work, which was almost 2 or 3 years, it was incredible that the stores moved in these 2, 3 years. So it means that it's not so easy for them to stay in their place. And since we started the project, 3 stores moved from their area. Mm. And how many closed during the project? How many had to give up? For the moment, no one. No one, okay. So let's cross the fingers that they all will survive the next 20 years. That's why everybody has to buy the book. And they will understand that they're losing something. Buy the book and buy record stores, yeah. Yeah, exactly. Not buy record stores, buy records, buy of course. Buy records. And on vinyl, if it's possible. Yeah. Let's guess you're having, I don't know, success, some kind of, that you have to repress the book and then sell a lot and maybe you can make a living out of it. Would it be an idea to make record the same book with, I don't know, shops in Berlin or shops in Paris or even San Francisco? Which was one of your ideas a long time ago? I don't think about this. I think that I would like to actually, if there was a possibility to make a traduction in English or French, for example. English would be also fine. Mm. Because I think it's representing many... it gives an attitude of independent stores. It can be everywhere. After, of course, there is a quality of some stores. In San Francisco, there are very nice stores. Probably... never been to Tokyo, but I see a lot of pictures or movies. But for the moment, we are concentrating on Hamburg. Okay, and well, let's see how the book is selling. Yeah, exactly. I mean, I know how many like independent labels, how many vinyls or CDs they press when they do it, but how many books are printed? You mean how many copies we did? Yes. We started with 3,005. Okay, yeah. 3,500? Yeah. Okay, well, that's quite a lot. We are quite optimistic, yeah. Okay, I don't have any more questions. Maybe you have to, I don't know, some story of one record store you really have to tell about one very, I don't know, obscure owner or a very special story someone told you. Anything which was the most interesting interview or most interesting story? Well, the anecdotes are full in the book. It's difficult to pick one, but I can tell that the interviews were beautiful because they were sometimes very serious, sometimes they were quiet. We got that we are making some interviews and we mostly having beers and smoking cigarettes and just starting to be friends. Mm. And then we catch their confidence to speak about them. But for example, for sure, Tim Warren in Berlin was incredible for his label Crypt Records. This guy who is running everywhere in the States searching for bands in the 50s. That was really incredible. The place is living in an incredible place, and the record store Crypt Records is absolutely incredible. Unterm Durchschnitt, Uli Rehberg is something, it's an eloge to absurdity and Dadaism. So that was an experience. Mm-hmm. I wouldn't say someone more than the others, but they are all very, very interesting. I mean, Fishkopf is completely incredible. Record, there are three guys running this store, which are also crazy. Mm-hmm. Hans Oplatte, very interesting. Marc Aglans, fantastic. Michael Ruf, Michael Ruf, you want to... He's a dinosaur, isn't he? Yeah, you want to speak with him every day. I mean, there is so many stories, so many incredible. Yeah. It's a real life. So, I invite everybody to buy the book, to see the stores, to visit the stores, and to speak with those people. Mm. Katrin, was waren so deine Highlight an Gesprächen oder vielleicht auch an Eindrücken, die du mit der Kamera einfangen konntest von den Läden her? Also ich bin ganz der gleichen Meinung wie Nicola, dass glaube ich einfach die Vielfalt unglaublich war und dass vielleicht doch jemand wie ich, der jetzt nicht unbedingt so extreme Plattensammlerin ist, viel von diesem Buch haben kann. Dass es wirklich sehr unterschiedliche, sehr durchgeknallte, sehr wunderschöne Menschen sind und Porträts sind und dass es zusätzlich wirklich ganz, ganz unterschiedliche Generationen auch sind, also Leute von 30 bis 70 halt da drin vorkommen. Und so eine Liebe zur Musik, so eine Liebe zur Kultur und so einem Idealismus einfach begeistert. Ob man jetzt Platten-Nerd ist oder nicht, ich glaube, das hat mich sehr begeistert und ich hoffe, dass es andere auch begeistert. Mm, ja, also ich finde das Projekt ganz toll, muss ich sagen. Das Buch ist wirklich wunderschön geworden. Recorded live in Hamburgs Plattenläden. Jetzt gerade erschienen. Ich glaube Anfang April, beginning of April was the release date, wasn't it? Yeah, exactly. Yeah. Und es gibt 3.500 Exemplare. Vielleicht solltet ihr euch beeilen. Wer weiß, wie schnell das Ganze vergriffen ist. I don't know how does it work with publishing of books. If it's out of print, will it be reprinted quite soon, or then is it becoming an antiquariat sometime? I hope that we have a good publisher who want to to make some other copies. Okay. Quickly. Yeah. Okay. Also beeilt euch, wenn ihr das Buch haben wollt. Do you know how much it costs? 29 euros. Okay. And how many pages? It looks very thick. 240. Okay. Also 250 Seiten. Kompakt, over 1000 pictures. über 1000 Abbildungen, das Ganze. Und was auch noch drin ist in diesem Buch, there's also a selection of every record store selects, I don't know, a couple of records, 25 records, yeah. And tells something, short stories about it, personal things, whatsoever. I think this is also very interesting, just to see this huge selection of favorite from the record store owners. Yeah, that was we wanted to that every store, I mean, that everybody could select 25 records. So 25 is quite difficult for when you, if it's your favorites, because it's impossible to decide, but we let them free. So sometimes it's like a diary for them. Sometimes it's like a selection of the moment, but it's giving a kind of diversity of their store and the idea was also to propose to the readers, especially the young ones, to offer diversity of why they are running these stores and why they are so good for that. Mm, yeah. sounds very interesting. Also, it reads, it's a good reading too. Or yeah, also the pictures there of all these records and covers and labels and so on. Yeah. Okay, thanks for coming. Thanks for writing this book. Thanks for making this project. Thank you very much. Especially about Hamburg record stores. I mean, it could be Berlin, it could be London, but mm-hmm. now it's Hamburg. I think that's fantastic for our city and for our culture as well. Mm-hmm. And thanks for coming to our show, to the Sunday Service. It was a real pleasure. Katrin, vielen Dank fürs Zuschalten aus Paris. Ja, ich danke. No? Vielen Dank. Salut, Katrin. Salut. Genau. Und I hope you have good luck in the future with this project. And merci beaucoup. Maybe there will be another one of another city or, I don't know, we'll see. About live clubs in Hamburg. We have other projects for Hamburg. Okay. Wir machen weiter mit Musik, mit Live-Musik, und zwar in diesem Fall mit den Wave Pictures. The door frame takes shape and there's a room beyond the door frame. Above the door frame written a terrible warning. I knew I should have had that third cup of coffee this morning. Frogs sing loudly in the ditches. Dragonflies hover overhead. The air is thick and fizzy, and I can't get out of bed. Please put the heating on before you leave for work. There's a spy in the house of love and he is driving me berserk. It's raining champagne but I'm struggling to breathe. You can hold them in your hand, that's why they call them palm trees. Frogs sing loudly in the ditches. Dragonflies hover overhead. The air is thick and fizzy. Das waren die Wave Pictures. Die kommen aus England, haben gerade mit Great Big Flamingo Burning Moon eine Platte im Februar veröffentlicht, die wirklich ziemlich großartig ist. Klar, klingt es ein bisschen nach Jonathan Richman und Artverwandten, aber auch die Band zu dritt unterwegs. Live auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Die Wave Pictures spielen im Kleinen Donner am Mittwoch, den 22. April. Und eben hörten wir ihren Song Frogs Sings Loudly in the Ditches, was immer die damit sagen wollen. Und hier ein weiterer Track, Sinister Purpose von den Wave Pictures. Purpose knocking at your door. Wave Pictures waren das mit ihrem Song Sinister Purpose. Die drei Herren spielen live am Mittwoch, den 22. April im Kleinen Donner. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Sollte man hingehen und sich nicht entgehen lassen. Ich habe die Band schon mal gesehen in der Hasenschaukel. Da haben sie echt richtig viel Spaß gemacht. Nimm es auch nicht allzu ernst, was sie dort live auf die Bühne bringen. Und der Spaß überträgt sich dann natürlich auch auf das Publikum. Dann gibt es zwei Tage lang Alpenmusik im Mojo Club am Mittwoch und am Donnerstag mit vielen Bands, die ich musikalisch irgendwie nicht so richtig in meinem Portfolio habe. Aber wer auf Alpenmusik steht, also auch ein bisschen, sag ich mal, abgedrehter vielleicht, der wird am Mittwoch und Donnerstag im Mojo Club bei diesem Alpenmusikfestival vielleicht auf seine Kosten kommen. Donnerstag ist das Moon Duo zu Gast im Molotow. Hören wir hier mit Free vom Skull. Thank you. Das war das Moon Duo mit ihrem Song Free from Skull Shadow of the Sun, das ist das aktuelle Album dieser Band. Und das Moon Duo spielt live am Donnerstag, den 23.04. im Molotow. Ich habe noch ein paar mehr Konzerte anzusagen, dessen Musik wir alle schon in der ersten Stunde gehört haben. Zum Beispiel Matthew E. White spielt am 24. am Freitag im Nordspeicher. Dann sind Circa Waves zu Gast im Molotow und zwar am Samstag, den 25. April. Die Elwins spielen im Knust am Sonntag. Am gleichen Tag im Mojo Club sind die Tokotronic zu Gast. Das Konzert schon seit Wochen ausverkauft. Und dann am Montag dann aus New York A Place to Bury Strangers spielen am 27. am Montag, also im Hafenklang. All die Musik gab es hier in der ersten Stunde bereits zu hören. Weiter geht's mit Musik aus dem hohen Norden. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Schönster Deutschpunk hier vom Album Die Bielmann-Pirouette hören wir Einsamer Mulero. Der kecke, kastrierte Eddie wartet schon seit einem Jahr. Ein Haus unterm Deich, eine Schreibmaschine und ein Buch. Schlagzeug, Bank, Maschinen und Gitarren und ab und zu Besuch. Was zum Kuscheln auf dem Boden. Marcel und seine Clique schlachten zu Ostern ein Lamm. Jenny aus gutem Hause tritt sich mit Dr. Weiß auf seiner Yacht. Die neuen Studenten sind in den Arschwackelclubs heute Nacht. Der einsame Mulero von Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Was für ein großartiger Bandname. Die Bielmann-Pirouette heißt das neueste Werk von den Jungs, die ich glaube irgendwie aus der Ecke Flensburg kommen. Lightning Bolt als nächstes. Die machen richtig schön viel Krach auf ihrem neuesten Album Fantasy Empire. Hier kommen sie mit Horsepower.